Sind es nicht die Fans, um die sich alles dreht? Shit. Ich sag Ihnen mal was. Die Fans sind wie Weiber. Wenn man trifft, lieben sie dich. Und wenn nicht, werden sie dich eher anspucken als ansehen. Ach, und wieso? Weil sie nicht verstehen, dass du derselbe Mensch bist, ob du triffst oder nicht. Verstehen sie? We'll be right back. weiß, sie werden mich hassen. Ich weiß, sie werden mich hassen. We'll be right back.